Mal, ich geh vor Gericht. Ein Patriot, ein Nationalist. Ein Deutscher wollte seine Meinung sagen. Oder hat die falsche Meinung getragen. Er zeigt in einem Bade ein Tattoo. Trotz der Amtsklage steht dazu. Zionisten in der Regierung wollen nur das eine und die Zerstörung der Zauberwort ein Sektor nach sich ab. Doch eines ist sicher, es kommt unser Tag. Die Listen der Verbote sind ellenlang. Alles, was mal gut war, ist schlecht, war krank. Und die Großfänger trugen ihre Zeichen. Machen mich verdecken wie untergleichen. Denn die Lieder dieser schönen Zeit darf man nicht mehr singen, das geht zu weit. Die Zionisten in der Regierung wollen nur das eine und die Zerstörung der Zauberwort ein Sektor nach sich ab. Doch eines ist sicher, es kommt unser Tag. Die Zionisten an den Gerichten, im Namen des Volkes wollen sie uns richten. Doch wir sind das Volk, werden uns erheben. Unsere Kinder werden eine bessere Zeit erleben. Sie werden uns befreien von der Tyrannei. Tod dem Sack, das Land wird frei. Zionisten in der Regierung wollen nur das eine und die Zerstörung der Zauberwort ein Sektor nach sich ab. Doch eines ist sicher, es kommt unser Tag.